Hallo und herzlich willkommen. Du hörst Familie Leben, der Podcast für mehr Liebe, Gelassenheit und Klarheit in deinem Familienalltag. Mein Name ist Anne Brandt, ich bin Paar- und Familiencoach. Nun, wir leben in trubligen, oftmals sehr verunsichernden Zeiten. Und dieser Umstand macht es Familien nicht unbedingt leichter, ihr Familienglück zu leben. Und deshalb stelle ich euch heute die drei magischen Sets vor. Das sind drei wesentliche Bausteine, die den familiären Schutzwall immer wieder aufbauen und erneuern. Wie sie heißen, erfährst du nach der Intro-Musik. Zuwendung und Zärtlichkeit. Das sind die drei magischen Zutaten, die wirklich als das Geheimnis für ein glückliches Familienleben gelten können. Ja, Zeit ist so unendlich kostbar. Und auch ich wünsche mir oft, an einem Tag würden mir mehr als nur 24 Stunden zur Verfügung stehen. Weniger Schlaf ist leider keine Option, zumindest für mich. Aber es braucht auch gar nicht eine Fülle an gemeinsamen Stunden. Für unsere Kinder, für unsere Partnerschaft, für gute Freunde. Nein, denn es sind die kurzen Zeitspannen an einem Tag, an denen wir für unser Gegenüber ganz und gar da sind. Das sind die wertvollen Momente und hier wächst die Bindung. Dabei wird auch gerne von Quality Time gesprochen. Und wie Studien belegen, hängt die seelische Verbindung beispielsweise für ein Kind zu seinen Eltern weniger von ihrer zeitlichen oder räumlichen Anwesenheit ab, als vielmehr von der seelischen Präsenz der Eltern. Erlebt nämlich ein Kind seine in Vollzeit berufstätigen Eltern in den anwesenden Stunden als feinfühlig und aufmerksam, dann geht es ihm gut. Und umgekehrt können Eltern von dem Kind auch als abwesend und abgewandt empfunden werden, obwohl sie den ganzen Tag mit ihm zu Hause waren. So garantiert also die Rundum-die-Uhr-Betreuung durch die Mutter, wie sie in unserer Gesellschaft immer noch gerne als Ideal dargestellt wird, keine sichere Bindung zum Kind. Überhaupt nicht. Und umgekehrt schadet die Berufstätigkeit beider Eltern keinem Kind, wenn die Eltern in den Familienzeiten ganz für das Kind da sind. Ja, ganz da sein. Mit deinen Augen, mit deinen Ohren. Dein Gegenüber anschauen. Und zuhören. Das bedeutet achtsame Zuwendung in der Beziehung zu unserem Kind genauso wie zu unserem Partner. Und Fragen wie, na, was hast du so erlebt an diesem Tag? Du hast ja ganz leuchtende Augen. Oder was beschäftigt dich? Du siehst betrübt aus. Lassen uns ans Plaudern und auch in einen Entspannungsmodus kommen und zeigen wahres Interesse. Wichtig ist, sich in diesem Moment nicht gleich wieder von Banalitäten ablenken zu lassen, sondern in dem Moment der Aufmerksamkeit dem anderen zugewandt zu bleiben. Wie lange? Na, so lange, wie es braucht. Das können 3 oder 15 Minuten sein, mehr oder weniger. Wichtig ist hier vor allem, dass dein Kind oder dein Partner in diesem Augenblick wirklich das Gefühl haben, dass du ganz bei ihnen bist, ihnen in die Augen schaust. Klingelt dein Handy? Nicht so wichtig jetzt. Das kann doch mal einen Moment warten. Einfach mal stumm schalten. Das Prinzip der Aufmerksamkeit gilt übrigens auch, wenn dein Kind oder dein Partner zu dir kommt und du eigentlich gerade mit irgendeinem Kram beschäftigt bist. Dein Kind möchte dir vielleicht etwas Tolles zeigen, was es entdeckt hat. Ja, dann lass dich doch einfach mal kurz ablenken und dich entführen in seine Welt. 3 Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben. Sterne, Blumen und Kinderaugen, wie es Dante Alighieri so schön zu sagen wusste, ein italienischer Dichter und Philosoph aus der Zeit der Renaissance. Freu dich mit deinem Kind. Kinder erleben ihre Gefühle noch so unmittelbar, was wir als Erwachsene oftmals leider verlernt haben. Wenn du natürlich wirklich etwas Wichtiges erledigen musst, dann lass es dein Kind wissen. Du, gerade geht es leider nicht, aber in 5 Minuten bin ich mit der E-Mail hier fertig und dann kannst du mir zeigen, was du entdeckt hast, ja? Und das ist dann ein Versprechen und das solltest du auch unbedingt einhalten. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Darauf beharren auch meine Kinder immer noch sehr. Und diese Momente der Aufmerksamkeit können dann wunderbar mit Zärtlichkeiten beschlossen werden. Ob mit einem zärtlichen Lächeln, einer innigen Umarmung oder einem zärtlichen Wort. Und ja, oftmals genügt allein das, eine zärtliche Geste ohne große Worte. Übrigens, und du weißt es sicherlich, wir sind für unsere Kinder ein Vorbild. Dein Kind schaut sich ganz genau an, wie du mit deiner Zeit umgehst, wie du Zuwendung und Zärtlichkeiten schenkst. Nicht nur ihm gegenüber, sondern auch, was deinen Partner betrifft. Und diese Muster prägen sich ihm ein. Es wird sie nachahmen, auch später im Erwachsenenalter. Sieht euer Kind, dass ihr euch umarmt und küsst? Dass ihr miteinander lacht? Dass ihr euch gegenseitig Aufmerksamkeit schenkt? Es wäre doch toll, wenn sich solche Muster in seinem späteren Leben fortsetzen würden, oder? Versucht doch in dieser Woche mal bewusst, solche Momente der Aufmerksamkeit in deinen Familienalltag zu integrieren. 3x täglich 10 Minuten aufmerksam miteinander reden und 1x täglich kuscheln wären optimal. Das klingt so leicht und einfach, aber in vielen Familien kommen gerade Zärtlichkeiten immer noch viel zu kurz, obwohl sie so eine bezaubernde Kraft haben. Nutze ihre Magie für dein Familienleben. Ja, das war heute mal ein bisschen kürzerer Input für dich. Ich freue mich über deine Kommentare. Du erreichst mich unter www.familie-leben-coaching.de. Dort kannst du mir auch im Kontaktformular gerne schreiben, über welche Themen du dich hier im Podcast freuen würdest. Ja, und jetzt wünsche ich dir einfach noch eine schöne Woche. Bis bald. Ciao.